Gestern Nacht hatte ich eine Hure im Taxi. Neil redete einfach los, als wären wir mitten im Gespräch gewesen. Waren wir gar nicht. Aus irgendeinem Grund sah er mich direkt an, so intensiv wie noch nie, als wollte er mich beeindrucken. Er wirkte wie unter Strom, aber er hielt auch irgendetwas zurück. Wenn er Hure sagte, klang es wie Hore. Ich wusste nicht, woher ich das Wort überhaupt kannte, aber ich kannte es und ich wusste auch, was Horen angeblich taten, wenn auch nicht in allen Einzelheiten. Sie hatte interessante Dinge von ein paar hochnäsigen Windbeuteln aus der Stadt zu erzählen, sagte Neil. Sehr lustig. Was denn? Fragte ich. Wieder wirkte Neil verändert. Plötzlich kam er mir vor, als wäre er über 20 und wollte, dass ich das auch war. War ich aber nicht. Ich war nur ein Junge, dem seine Mutter die Haare schnitt und der seinen Vater vermisste und nachts aufwachte und merkte, dass er im Schlaf geredet hatte und nicht wusste, mit wem. »Ach, das muss ich dir mal erzählen«, sagte Neil. »Da lachst du dich schlapp und willst nur immer mehr davon hören, immer was Neues. Habe ich dann vielleicht auch zu bieten. Sie sagt auch, ein Riesenteil von New Orleans ist krachvoll von ihren. Ich habe so ein Gefühl, die sehe ich wieder, wenn du verstehst, was ich meine.« Ich dachte, er meinte, er würde diese Frau wieder im Taxi seines Vaters herumfahren und dann würde sie ihm vielleicht neue lustige Geschichten über die Beamten der Stadt erzählen, wer immer die waren, und vielleicht würde er sie nach New Orleans bringen. »Dann habe ich noch mit deiner Mom geredet«, sagte Neil. Es wirkte immer noch so, als würde er etwas verbergen. Das kam alles aus heiterem Himmel. Außerdem hatte Neil von sich aus mit meiner Mutter gesprochen, das wollte was heißen. Wahrscheinlich lief es mit dem Erwachsenwerden genauso. Eines schönen Tages bist du nicht mehr der, der du warst. Sie sagt, du gehst gern ins Kino. Stimmt das wirklich? Ja, sagte ich, stimmt. Das tat es auch. Samstags nahm mich mein Vater, wenn er da war, in die Stadt ins Prestige mit, wo wir ein komplettes Nachmittagsprogramm absaßen. Pferdeopern, so nannte er sie, Komödien mit den Stooges, eine Dschungelshow, Zeichentrickfilme und Wochenschauen aus dem Zweiten Weltkrieg und Korea. Danach stolperten wir mit brennenden Augen in die Sonne hinaus und mir war flau zumute und auch, als hätte ich irgendwie was Unrechtes getan. Was wusste ich nicht. Mit seinem Tod hörte das alles auf. Seitdem war ich nicht mehr im Kino gewesen. Meine Mutter hatte keine Zeit, mit mir hinzugehen, und allein ließ sie mich nicht. »Pass auf«, sagte Neil. Ich sah seine Packung Fluppen unter dem Argyle-Muster in der Brusttasche. »Wie wär's, wir schnappen uns heute Abend das Taxi und fahren ins Holiday? Unter 16 ist der Eintritt frei. Wenn ich mich nicht irre, bist du deutlich unter 16. Du hast jetzt lang genug hier rumgehockt wie eine trübe Tasse. Deine Mom meint, das muntert dich auf und ich bin mir da ganz sicher. Ich werde dich ausführlich mit den perversen Faxen der Windbeutel amüsieren. Ich war schon 16, seit ein paar Monaten. Aber ich sah jung aus für mein Alter, was mich nicht besonders froh machte. Ich wusste, dass Neil meinte, ich könnte schwindeln und mich reinmogeln. Es ist ein Kracher mit Bob Hope, sagte er. Wir werden unseren Spaß haben. Ich fragte mich sofort, ob er etwa die Hore mitnehmen wollte und was dann wohl passieren würde. Im 51 Holiday war ich noch nie gewesen. Es lag am Stadtrand und war ein Drive-in-Kino. Einmal war mein Vater abends dort vorbeigefahren, als gerade ein Film lief. »Ach, die alte Fummelhöhle«, sagte er. »Irgendwann wirst du da drin abgeknutscht werden.« Auf der großen Leinwand war ein Wagenrennen in vollem Gange, mit wilden Pferden und Männern in goldenen Rüstungen, die Schwerter schwangen und schrien, alles ohne Ton. Vom Rücksitz aus wirkte das für mich als Geschehen dieser Ereignisse auf der Leinwand wirklich, nicht in einem Film, sondern da draußen in der Nacht, als gäbe es ein anderes Dasein, das ich sehen, aber nicht betreten konnte. Das gefiel mir. »Ich komme mit«, sagte ich, »egal, ob nun eine Hore dabei war oder nicht.« Dass meine Mutter gesagt hatte, ich dürfte mit und mich Neil anvertraute, überraschte mich. Womöglich noch eine Art, wie das Erwachsenwerden passierte. Unerwartete Freiräume. Sie hatte natürlich keine Ahnung von der Hore. Halb acht brechen wir auf, sagte Neil, ganz erpicht darauf. Er verpasste mir einen übermütigen Stoß gegen die Schulter, so was hatte er noch nie gemacht. »Mach dich ein bisschen schick«, sagte er. »Heute Abend gehst du mit dem alten Neil aus, heiße Sache.« Dazu sein breites Lächeln. »Kommt sonst noch wer mit?« Ich sah die Straße hinunter. Vor einem der Häuser, das später auch in ein Wohnheim umgewandelt werden sollte, stand eine ältere Dame in einem rosa Hausanzug auf dem Bürgersteig und fegte die Beeren vom Paternosterbaum zusammen. Sie hielt inne und musterte Neil und mich streng. Dann fuchtelte sie mit dem Besen in unsere Richtung, als wäre sie wütend. Ich hatte keine Ahnung, wieso. »Böse Jungs, ksch, geht weg«, schrie sie uns an. »Ihr habt hier nichts zu suchen. Ksch, weg mit euch!« Neil lachte sie höhnisch aus und streckte ihr zwei gesenkte Daumen entgegen. »Hör dir diesen Mist an«, sagte er. »Wir sind Abschaum. Aber wir werden ihr zeigen, dass sie Abschaum ist.« Ich hatte Neil noch nie höhnisch gesehen. Ein seltsamer Anblick, wie schnell sein Gesichtsausdruck wechselte, als hätte er ihn bereit gehalten. Meine Mutter hatte ich allerdings schon so erlebt, wenn sie meinen Vater auslachte, mehr als einmal. »Also, halt dich bereit, alter Junge, heute gibt's was zu lachen«, sagte Neil und wandte sich ab, nachdem er mir nochmal gegen die Schulter geboxt hatte. Er ging über die Straße zurück zum Ruf-an-Haus, wo ich noch nie gewesen war. Plötzlich wirkte er aufgekratzt, als hätte die alte Dame ihn glücklich gemacht. Um 7:30 wartete Neil im Taxi vor seinem Haus. Es war fast dunkel. Die kleine gelbe Dachleuchte schien hell in der Dämmerung. Er rauchte. Die Fenster des Ruf-an-Hauses waren hell erleuchtet. Hillbilly-Musik kam aus einem Radio und ich sah, wie jemand, eine Frau, am Fenster vorbeiging, ohne nach draußen zu schauen. Die Luft war sommerlich warm, dabei hatten wir Ende Oktober. Sobald ich einstieg, sagte Neil, als hätte er nur darauf gewartet, es mir zu erzählen, »Ich überlege, zur Marine zu gehen.« »Warum?«, fragte ich. Dabei wusste ich, das war nicht die richtige Frage. Aber mein Vater hatte wegen seiner Herzprobleme im Krieg nicht gedient. Ich wusste nicht, warum jetzt Neil als ihre dienen sollte. Wir fuhren durch die alten Viertel Richtung Norden und in die Außenbezirke, wo das 51 Holiday lag. »Mein Alter spekuliert darauf, dass ich einen Handwerksberuf zugeteilt kriege, wenn ich da hingehe, und dann kann ich nachher ein Amerikaner werden wie du. Grad läuft kein Krieg, der mich vielleicht zu Jesus schickt. Mein alter Dad war natürlich bei der britischen Armee total gegen seinen Willen. Schlimme Sache. Bei sowas mache ich nicht mit. Mir schwebt da eher eine Kreuzfahrt vor mit Hula-Hula-Mädchen.« Neil boxte mir aufs Knie und ließ sein Lächeln über den dunklen Vordersitz blitzen. »Was ist mit dir, junger Harry? Stehst du auf Hula-Hula-Mädchen? Ich könnte wetten.« »Ja«, sagte ich, »klar, das glaube ich gerne.« Neil war immer noch aufgekratzt und ich sollte das jetzt auch sein. Am Nachmittag hatte meine Mutter zu mir gesagt, »Deine Freunde sind nett zu dir, weil du deinen Dad verloren hast. Ich mag Neil, er ist sympathisch. Ihr könnt Spaß zusammen haben, versuch's doch mal.« »Mach ich«, hatte ich geantwortet. Und sie hatte recht. Sonst war niemand nett zu mir gewesen. In der Schule behandelten sie mich wie einen Kranken, den sie nicht mochten, wenn sie mich nicht links liegen ließen. Das sagte ich aber meiner Mutter nicht. Es hätte ihr für ihr eigenes Leben den Wind aus den Segeln genommen. Das 51 Holiday lag draußen am Highway, wo es nur dunkle Drive-In-Bars gab, die baufälligen Hütten und Kaschemmen der Schwarzen, vor denen am Freitagabend dicht geparkt wurde. An der Kasse vom Holiday stand eine lange Autoschlange mit leuchtenden Scheinwerfern. Auf der Leinwand war schon Werbung für Geschäfte aus der Stadt zu sehen. Ein Gebrauchtwagenhändler, ein Fußbodenleger, ein Fotoladen, das Hotel, in dem meine Mutter in diesem Moment arbeitete, sogar ein Beerdigungsinstitut. Im Westen stand am niedrig hängenden Himmel immer noch ein Streifen Tageslicht. Es leuchtete orange. was die große eckige Leinwand ausgebleicht und trübe aussehen ließ, anders als bei völliger Dunkelheit. »Wir müssen uns so weit wie möglich nach vorn schieben«, sagte Neil und manövrierte uns an der kleinen Holzhütte vorbei, wo ein Mädchen aus einem Fenster heraus Tickets verkaufte. »Zwei«, sagte das Mädchen. »Nur eins«, sagte Neil dreist. »Der Kleine hier ist noch nicht mal 14.« Ich starrte vor mich hin und zeigte keine Reaktion, als wäre ich schwerhörig. Das Mädchen beäugte mich. »So jung sieht er aber nicht aus.« »Wie sehe ich denn für dich aus?«, sagte Neil lächelnd. »Na, halbwegs clever«, sagte das Mädchen. »Wo kommst du her, Louisiana?« »Siehst du, da hast du deine Antwort«, sagte Neil, ignorierte die Frage, wo er herkam, und gab ihr einen Ein-Dollar-Schein. »Das sieht man eben nicht auf den ersten Blick. Ich bin Alfred Einstein.« »Hast du mich aber reingelegt, Alfred«, sagte das Mädchen und schob zwei rote Karten durch die Öffnung. »Du siehst eher wie ein Idiot aus.« »Na, herzlichen Dank auch«, sagte Neil. »Morgen komme ich bei dir zu Hause vorbei und hol mir meinen Kuss ab.« »Ich erwarte dich«, sagte das Mädchen, »mit meiner Pistole.« »Die lieben mich alle«, sagte Neil, als wir in den großen, umzäunten Bereich fuhren, wo andere Autos nach dem besten Platz suchten. Die Scheinwerfer beleuchteten die Leinwand und verwischten die Werbung. Ich bewunderte, wie Neil vorging, so sacht. Er fuhr, den Ellbogen aus dem Fenster hängend, benutzte den Knopf am Steuerrad zum Lenken, Zigarette schräg aus dem Mundwinkel. Es gefiel mir, dass er einfach mit dem Taxi ins Kino fuhr, dass er das mit meiner Mutter arrangiert und bei ihr einen Eindruck hinterlassen hatte, der womöglich ihre Meinung von mir verbesserte. Es gefiel mir, meine Schwierigkeiten hinter mir zu lassen, die Schule, die Trauer über meinen Vater und meine Unsicherheit, wie ich die ganzen miesen Gefühle überwinden sollte. Neil ging das Leben in seinem Tempo an und hatte anscheinend immer ein Ziel vor Augen, egal ob er sein Zuhause hinter sich lassen musste, obwohl er das gar nicht wollte, oder mitten in der Nacht Horen begegnete oder mich in das Drive-In hineinschummelte. Er hatte eine entspannte Art, die Dinge zu nehmen, wie sie kamen, und wusste instinktiv, wie er mit ihnen umzugehen hatte. So trat man viel besser der Welt entgegen, als wenn man immer Recht haben musste, im Gegensatz zu den anderen, die im Unrecht waren. So sah meine Mutter das Leben, und das hatte sie mir beigebracht. Neil fuhr uns ans andere Ende des Kinogeländes, wo weniger Autos einem die Sicht verstellten. Er war bestimmt schon mal hier gewesen. An diesen Ort kam man mit einem Mädchen, um zusammen im Dunkeln zu sitzen, die alte Fummelhöhle. Neil manövrierte das Taxi neben einem Pfosten, wo ein Lautsprecher aus Metall an einem Elektrokabel hing. Er ließ das Fenster herunter, holte den Lautsprecher zu uns herein und hängte ihn an die Scheibe. Dann schaltete er den Motor aus. »Perfekt«, sagte er. »Famos, jetzt mach dich bereit, dir einen Ast zu lachen.« So drückte er das aus, wahrscheinlich irisch. Es war erst mal komisch, nebeneinander in einem Taxi zu sitzen, dessen Schnauze auf eine große Leinwand 80 Meter entfernt gerichtet war, so als würden wir über den Highway fahren. Aber aufregend war es auch. Das Leben vor uns versprach eine reiche Ausbeute an Neuem. »Wann geht es los?«, fragte ich. »Erst kommt der Zeichentrickfilm«, sagte Neil. »Und dann ist der ewige Clown Bob Hope dran. Ein ganzer Ozean des Lachens steht in der Reklame. Der Film spielt zum Teil in Paris, da musst du selbst mal hin, einen drauf machen.« Noch einmal klapste er mir auf die Schulter. »Du willst wohl keine von meinen Fluppen, oder? Ich find's ja beruhigend.« »Nein«, sagte ich, obwohl ich gerne eine wollte. Meine Mutter hatte gesagt, ich solle auf keinen Fall damit anfangen. Seit mein Vater gestorben war, rauchte sie, unser ganzes Haus roch danach, sie rauchte nachts im Bett. Das würde ich überhaupt nur machen, dachte ich, wenn ich allein wäre. Ich begriff nicht, warum Neil sich beruhigen wollte. »Und wie wär's mit Monsignore Hall-O-Dri?« Neil hatte sein breites Grinsen immer noch eingeschaltet Unter dem Sitz zog er eine braune Papiertüte hervor, aus der ein kurzer Flaschenhals ragte. Er schraubte den Deckel ab, nahm einen Schluck und stieß ein Keuchen aus. Oh, oh, oh, war das Geräusch, das er von sich gab. Und im Auto roch es auf der Stelle nach dem Atem meines Vaters, wenn meine Mutter und er gerade ihren Verdauungsschnaps getrunken hatten. So nannte er das, sagte er, weil meine Mutter, wenn sie einen getrunken hatte, verdaulich wurde, was aber nie lang anhielt. »Soll ich dich in Versuchung führen?« sagte Neil. »Dann wird's ein bisschen heller.« Er streckte mir die Tüte hin und ich nahm sie. Und obwohl meine Lippen die Flasche da berühren würden, wo seine gewesen waren, tat ich, was ich ihn hatte tun sehen. Ich nahm einen Schluck, ohne eine Ahnung davon, was da drin war oder was passieren würde. Der Alkohol war sehr warm, weil er unter dem Sitz gestanden hatte. Meine Kehle ging sofort zu, davon fast bekam ich keine Luft mehr. Ich wollte aufschreien vor Schmerz und in einem Ausbruch würgen und husten, aber das durfte ich von Neil nicht zulassen. Ich würde auf ewig als Dummerchen dastehen. Also wurde ich ganz ruhig und atmete gar nicht. Ich ließ das, was ich getrunken hatte, brennend aus meiner Brust hinauslaufen in meinen Magen und dort weiter brennen. Das war nicht mehr so schlimm. Mir standen die Tränen in den Augen. Ich war feuerrot angelaufen und hatte keine Ahnung, was ich dagegen tun konnte. »Haut ganz schön rein, was?« sagte Neil mit einem taxierenden Lächeln, als er bemerkte, dass ich nicht sprechen, mich vielleicht noch nicht mal bewegen konnte. »Jetzt erst mal ein Schlückchen Luft holen«, sagte er. »Höchstwahrscheinlich stirbst du nicht, aber musstest du dir gleich alles reinkippen? Ist schon üblich, was für die anderen übrig zu lassen. Deinen Amateurstatus hast du behalten, so viel ist sicher.« »Was ist das?« krächzte ich mit der Luft, die ich anweisungsgemäß geholt hatte. »Queen's Reserve«, sagte Neil. »Pap hat immer was in der Taxe und vergisst dann, dass ich empfänglich dafür bin. Mehr als empfänglich.« Mein Bauch und die ganze Kehle waren versenkt. Und obwohl ich mich nicht beschwipst fühlte, so hat es mein Vater immer genannt, wusste ich, dass ich mich blamiert hatte. Wahrscheinlich dachte Neil jetzt ganz abschätzig von mir. »Komm noch mal zu Papa, Schätzchen.« Neil nahm die Tüte, schüttete sich einen zweiten großen Schluck rein und schraubte den Deckel wieder drauf. Er lächelte pausenlos, was immer er wirklich dachte. »Du bist jetzt auf Knastration«, sagte er. »Du musst erst mal lernen, wie das richtig geht.« Er zwängte die Tüte wieder unter den Sitz zurück. Vom Geruch her nahm ich an, dass ich Gin getrunken hatte. Das war der Verdauungsschnaps meiner Eltern gewesen. Sowas wollte ich nie mehr anrühren. Mein Nacken schien geschwollen zu sein, die Kehle hatte nur noch den halben Durchmesser, während sich mein Magen wie leer gepumpt anfühlte. Meine Mutter hatte zum Abendessen Schmorbraten gemacht und ich hatte ordentlich zugeschlagen, aber ich fühlte mich leer da drinnen und hatte fast sofort einen leisen, stechenden Kopfschmerz bekommen. Am liebsten wäre ich nach Hause gegangen. Der Alkohol hatte auch auf Neil eine Wirkung. Seine gute Laune war schlagartig verflogen. Er drückte sich an seine Wagentür, als sei gerade irgendwas passiert, das ihm ganz und gar nicht gefiel. Ich hatte die Sache mit dem Schnaps vermasselt, amateurhaft, was ihm vermutlich nicht passte. Aber ich wusste nicht, was ich machen sollte. Den Zeichentrickfilm hatte ich schon im Prestige gesehen und fand ihn nicht komisch. Ich versuchte zu lachen, Neil lachte überhaupt nicht. Die Stooges waren Ärzte in weißen Kitteln und arbeiteten in einem Krankenhaus und standen allen und jedem im Weg und schubsten sich und fielen hin. »Guck sie dir an«, sagte Neil an seine Tür gelehnt, »lächerlich. Hör doch auf. Mein Alter sagt, alles hirnlose Zwerge, typisch. Warum gucken wir uns das an?« Nach den Stooges gab es eine Pause und auf der Leinwand wurden wir alle eingeladen, zum Erfrischungsstand zu kommen. »Was willst du?« fragte Neil, kein bisschen freundlich. Er hatte seine Tür aufgemacht, so dass die Innenbeleuchtung anging. Leute aus den anderen Autos strömten zu dem flachen Betonbau in der Mitte des großen Geländes, wo Lampen brannten und wo sich offenbar der Projektor befand. »Ich hab deiner Mom gesagt, ich würde dich hätscheln. Also, was will das Baby?« »Nichts«, sagte ich. »Vielen Dank.« Im Schummer der Innenbeleuchtung fühlte ich mich sehr weit weg von allem, was mir vertraut war. Neil war nicht wiederzuerkennen. Er lächelte nicht mehr. »Wer nicht will, der hat schon«, sagte Neil nach unten in den Innenraum, als bereute er, dass ich da war. Er schloss die Tür und verschwand im Dunkeln zu dem Erfrischungsstand. Ich wusste wirklich nicht, was ich machen sollte. Kurz ging mir durch den Kopf, wie ich mit meinem Vater im Prestige gewesen war und wie viel Spaß wir gehabt hatten. Aber diese Gedanken führten immer zu der Nacht, in der mein Vater einen Herzanfall hatte und auf einer Bahre aus unserem Haus getragen wurde, schon tot. Das konnte mich leicht zum Weinen bringen, was ich hier und jetzt nicht wollte. Aber Neil und ich waren bloß zwei Jungs, das dachte ich auch, obwohl er fahren konnte und trinken und rauchen, obwohl er Horen kannte und in vielen Bescheid wusste, wovon ich keine Ahnung hatte. Dass er auf einmal so gefühllos und wortkarg und mies drauf war, ließ ihn nicht älter wirken, als ich es war, sondern eher noch unerwachsener. Als käme jetzt sein eigentlicher Charakter ans Licht. Als Neil zurückkam, brachte er eine Tüte Popcorn mit, die gut roch, aber mir bot er nichts davon an. Er warf mir einen Blick zu, als warte er darauf, dass ich etwas sagte. Aber ich hatte nicht vor, meine Gedanken laut auszusprechen. Da wäre er erst recht sauer gewesen. Dabei war er wohl gar nicht wirklich sauer. Wahrscheinlich gab es das richtige Wort für seinen Gefühlszustand gar nicht. Darin waren wir uns unterm Strich ähnlich. Auf der Leinwand hatte jetzt der Hauptfilm angefangen. Der Lichtkegel schien über die Autodächer hinweg, beleuchtete sie teilweise. Die Leute rannten lachend und schnatternd zu ihren Autos zurück. Bierdosen wurden geöffnet, Autotüren zugeworfen. Ein Mann sagte sehr laut: »Was zum Teufel macht ihr zwei da hinten? Ich will nicht die Polizei rufen müssen.« Eine Frau brach in Gelächter aus: »Wir sind verheiratet, ist eh egal.« »Clowns allesamt«, sagte Neil und kurbelte sein Fenster hoch, so dass der Lautsprecher gegen die Scheibe knallte. »Mach deins auch zu«, sagte er. »Ich will nicht hören, wie die da rumquaken. Mein Dad ist schlimm genug jeden Abend.« Ich tat es, und schlagartig war die kühle Abendluft ausgeschlossen. Nicht lange und uns würde heiß werden, das wusste ich. Mir tat immer noch der Kopf weh, und ich hatte Angst, dass mir durch die Hitze von dem Gin schlecht wurde.